1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, die Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Die Freitagnacht ist ja immer eine ganz offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf meinen ersten Anrufer. Der heißt Mario und Mario ist 29. Hallo Mario. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich fange kurz so an. Ich habe vor 2 Tagen im Radio eine Sendung gehört über Stalking. Das ist ja, in letzter Zeit ein häufiges Thema, ja, auch schon seit längerem. Und ich verfolge das ein bisschen, darauf komme ich jetzt gleich direkt. Also es wird immer über die Seite der Opfer, und es sind auch Opfer, das sehe ich wohl ein, wird immer berichtet. Und ich wollte aber einfach mal von der anderen Seite berichten. Also wenn ich würde mich normal nicht so nennen, aber ich würde schon sagen, dann ich bin ein Stalker, auch wenn wahrscheinlich nicht so von der härtesten Sorte. Bist du oder warst du? Das hört eigentlich nicht so wirklich auf. Also ja, ich bin noch einer. Wen stalkst du denn? Meine Ex-Freundin, meine allererste Freundin, mit der ich, das ist jetzt 7 Jahre her, damals fast 3 Jahre zusammen war. Und, da war ich 21. Und ihr seid seit 7 Jahren schon getrennt? Ja. Und du belästigst sie immer noch? Ja, also das, ich halte mich, ich versuche mich auch immer wieder ein bisschen mehr zurückzuhalten. In der Radiosendung, die ich gehört habe, wurde gesagt, dass Stalker so, dass von Opfern beschrieben wird, nach 2 Jahren eigentlich aufhören. Aber ich denke, der Grund dafür, dass man stalkt, darauf wollte ich gleich auch kurz kommen, wie er bei mir ist, das hört eigentlich nicht auf. Man hat so ein Klärungsbedürfnis um irgendwas, und solange man das nicht, man steigert sich da auch rein, aber solange man das für sich nicht geklärt hat, kann man nicht damit aufhören. Okay, lass es mich gleich aufgreifen, damit du mir das erklären kannst. Was muss denn geklärt werden? Also in meinem Fall war es jetzt, das kann glaube ich alles Mögliche sein. In meinem Fall war es so, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist. Die Eltern waren mit mir im Grunde nicht einverstanden. Und ich weiß nicht, ob ich da näher drauf eingehen soll. Du hast doch sicherlich, wahrscheinlich musst du mir gar nicht die ganze Geschichte erzählen, sondern da ist eine Sache, die für dich nicht geklärt ist. So hast du es mir gerade versucht zu beschreiben. Es wurde dann von den Eltern aus mir Hausverbot gegeben. Sie wohnte noch zu Hause. Das kam eigentlich am Ende der Beziehung gleich, weil sie ja sehr auf ihre Eltern angewiesen war. Und ich habe das für sie am Anfang sogar noch entschuldigt. Sie hat mir das dann gesagt, dass ihr Vater ihr gesagt hat, dass ich nicht mehr kommen kann zu ihr und mich dann nicht mehr blicken lassen darf. Und das musste ich ja erstmal irgendwie auch hinnehmen. Okay, das ist natürlich eine Verletzung, eine Demütigung. Aber wir sind okay. Und die Frage ist, was muss geklärt werden? So, und für mich war danach, als die Beziehung wirklich am Ende war und ich sie gar nicht mehr gesehen habe, ich habe es natürlich immer noch versucht, aber das war für mich nicht nachvollziehbar, dass sie sich so gar nicht von ihren Eltern lossagen kann. Ich meine, ich habe schon ein bisschen damit entschuldigt, dass sie noch jung war. Dritter Anlauf oder vierter Anlauf, was muss geklärt werden? Genau diese Sache. Also für mich war es nicht nachvollziehbar, dass sie sich auf einmal so zurückzieht, weil ich der Auffassung war, wenn man sich wirklich liebt, dann kann das auf Dauer kein Hindernis sein. Okay, letztendlich ist es die alte Frage. Dann war die Frage, was ist denn dann da? Und ja, aber letztendlich redet sich da rein, dass irgendwas, dass vielleicht eine andere Beziehung es da schon gibt oder. Ja. Aber Mario. Letztendlich ist es doch die alte und ganz primitive Feststellung, die wir alle haben treffen müssen, die verlassen worden sind. Warum, oder was heißt Feststellung? Oder die Frage, warum liebt derjenige mich nicht mehr? Ja. Und ich bin darüber verletzt, dass er mich nicht mehr liebt. Darum geht es mit Sicherheit am Anfang nur. Das ist der Auslöser. Ja. Um was geht's denn noch? Aber man, ich habe also mittlerweile, ich bin in einer Beziehung. Du bist im Moment in einer Beziehung. Ja, ich hatte dazwischen in den 7 Jahren auch noch wieder eine andere Beziehung. Und seitdem war mir eigentlich schon klar, als ich das nächste Mal wieder eine Freundin hatte, das hat nicht lange gehalten, aber da war mir schon klar, dass das gar nicht mehr diesen Stellenwert hat, obwohl das damals meine erste Freundin war und. Aber ich habe die Sache angefangen, realistisch zu sehen. Aber du hast dich tief verletzt gefühlt, dass die Frau dich zurückgewiesen hat. Ja, und ich habe aber, es geht gar nicht mehr so sehr um die Person. Es ist immer noch dieser Drang einfach, sich dann in den Vordergrund zu stellen, dass man da lang geht, sich sehen lassen will. Gönnst du ihr heutiges Glück nicht? Was soll ich dazu sagen? Ich kann nur sagen, ich habe gerade vor kurzem, von einer Woche erfahren, dass sie jetzt demnächst wohl heiraten wird. Gönnst du ihr das Glück nicht? Doch, eigentlich ja, wie jedem Menschen. Also ich bin eigentlich nicht so. Also lass mich nochmal ein paar Fakten fragen. Also du stalkst nur, in Anführungszeichen, diese eine Frau oder gibt es noch jemand anderen? Nein. So, diese Frau. Ihr seid seit 7 Jahren getrennt. Wie machst du das denn? Also das ist alles möglich. Am Anfang extrem Telefonterror. Dann habe ich, wo sie mich nicht sehen durfte, ich habe dann vor dem Haus die ganze Nacht gewartet, dass sie morgens, wenn sie zur Arbeit musste, sie aus dem Haus kommen, dass ich sie dann sehe, dass sie mich sieht. Das erste Mal kam auch eine heftige Reaktion. Sie hat dann gesagt, sie soll den Quatsch stein lassen und sowas. Ich habe noch Briefe geschrieben. Okay, das war die erste Zeit. Zwei Tage später habe ich wieder da die ganze Nacht gestanden bis morgens. Und irgendwann läuft man auch in Gefahr, dass dann wirklich das, was man erreichen will, erreicht man ja nie dadurch. Das geht in die andere Richtung. Man läuft Gefahr, eine Anzeige zu kriegen. Hast du eine Anzeige bekommen? Nein. Nein. Ich halte mich jetzt fest an den 7 Jahren. Ich unterstreiche das nochmal. Das Ganze. Ja. Du bist 7 Jahre von dieser Frau getrennt. Wie stalkst du sie denn heute? Wie belästigst du sie denn heute? Albernes Wort, dieses Stalken. Ja, das wird also richtig subtil, indem man einfach Umwege geht. Sie ist umgezogen und man versucht dann wie so ein Geheimagent quasi, führt man sich für sich selber auf und versucht dann die neue Adresse rauszukriegen, Kennzeichen vom Auto. Ja, und was machst du dann? Versucht dann immer genau, also auf dem Weg nach Hause geht man dann immer den Umweg, egal ob man schnell nochmal zum Kiosk geht, man geht dann den Umweg an dem Haus vorbei. In der Hoffnung, dass du sie siehst? Ja, oder auch in der Hoffnung, dass du sie siehst, wie reagiert sie? Also sie blockt jeglichen Kontakt, auch wenn sie mich sieht, komplett ab. Wie oft? Grüßt also auf der Straße, wenn das durch Zufall ist, grüßt sie nicht oder man geht mir also wirklich aus dem Weg, wenn sie mich sieht. Okay, wie oft kommt es zu solchen Kontakten, zu solchen Begegnungen zur Zeit ungefähr? Also wir wohnen in derselben Stadt, durch Zufall würde ich sagen 2-mal im Monat. Und beschäftigst du dich phasenweise, wenn ich das von mir aus forciere, kann das durchaus mehrmals am Tag sein. Rufst du sie nach wie vor an? Nee, das nicht. Ich habe die letzte Telefonnummer. Das heißt, ja, ist jetzt selbstständig. Die Telefonnummer ist mir bekannt, die geschäftliche. Und da rufe ich auch wieder an, ja. Und was sagst du dann, wenn du anrufst? Das, seitdem habe ich nichts mehr gesagt. Du rufst einfach an und schweigst. Ja. Das ist doch total bekloppt und total krank. Das ist eigentlich ja richtig, ja. Doch klar. Wieso lässt du dich dann so gehen in so einem bescheuerten Verhalten? Wenn das jemand mit dir machen würde. Und du bist sogar in einer Beziehung. Warum lässt du dich so gehen? Also ich würde noch nicht mal sagen, dass ich mich so gehen lasse, wie ich dir eben schon gesagt habe. Ja, aber du unterlässt es nicht. Ich versuche mich zurückzuhalten in einer gewissen Art, aber es ist teilweise impulsiv, es ist eine emotionale Sache. Ja. Also um kurz darauf zurückzukommen, ich habe erfahren, sie heiratet und mein allererster Gedanke war, und ich habe ein paar Tage gebraucht, um zu sagen, vielleicht ist das gar nicht gut. Mein allererster Gedanke war, in der Kirche zu sein an dem Tag und auf die Frage, die der Pfarrer, wie man es ja so kennt, dann stellt, dass jemand, der was dagegen hat, nun aufstehen soll oder für immer schweigen Die schweigen halt. Okay. Genau das zu provozieren wieder. Ich, ne? Ich wünsche dir so sehr, dass diese Frau dich anzeigt. Damit du endlich den Kopf gewaschen bekommst. Damit du eine fette Anzeige am Hals hast und ein Gerichtsverfahren. Wie kann man denn sowas machen, Mario? Ist mir ein absolutes Rätsel. Weiß deine Freundin das überhaupt? Wohl nicht so extrem. Weiß das überhaupt jemand aus deinem Umfeld? Ja. Wer? Meine besten Freunde wissen es. Was sagen die denn dazu? Ganz ehrlich, Domian, ich kann deinen Standpunkt, ich kann jetzt auch dass du so sauer bist auf mich, kann ich gut verstehen. Ich kann das wirklich nachvollziehen und meine Freunde sagen das teilweise auch so, aber die haben auch wiederum teilweise Verständnis für mich. Ich das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Was sind das für komische Leute, die dafür Verständnis haben? Dafür gibt es kein Verständnis. Also in dem Sinne, dass sie sagen, dass das auch für mich nicht gut ist. Ach so, ja. Ja, aber dann Mario. Es ist ja letztendlich bei allem, was einem selbst schadet und anderen schadet, da hilft im ersten Schritt krasse Selbstdisziplin. Und wenn es bei dir pathologisch ist, dass du wirklich damit ein großes psychisches Problem hast. Ja, doch, den Begriff habe ich zuletzt auch genau benutzt. Also ich mache mir auch schon Gedanken. So, dann aber sowas von schnell zu einem Psychologen und lass dich behandeln. Was machst du dieser Frau das Leben zur Hölle? 7 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, 7 Jahre lauerst du der Frau auf. Das kann man sich überhaupt nicht ausmalen, was das für eine diffuse Angst und für ein schreckliches Grundlebensgefühl bedeutet. Wie kann man denn einen Menschen so quälen, den du angeblich mal geliebt hast? Nur weil du so eine narzisstische Störung hast, und dieser Störung so nachgehst? Weißt du, das Korrekteste wäre, wenn du eine Selbstanzeige machen würdest bei der Polizei und gleichzeitig dich bei einem Psychologen anmeldest. Das wäre das Allerkorrekteste. Und eine dicke Entschuldigung schreibst der Frau mit der Selbstanzeige und dann für immer schweigst. Mhm. Das wäre das ganz Korrekteste. Ich glaube, es wäre für die Frau gut und es wäre natürlich auch für dich gut. Also ganz ehrlich, okay, das werde ich wahrscheinlich so umfassen, das werde ich nicht schaffen. Aber ich glaube sogar, dass du nicht ganz Unrecht hast mit dem, was du sagst. Aber ich werde wahrscheinlich bis dahin... Abgesehen, Mario, von meinem Zorn, abgesehen von meinem Zorn auf dich, was du dieser Frau antust, tust du dir selbst ja auch so viel an damit. Denn wer so etwas tut, hat nie ein entspanntes Leben. Ist immer in Aktion und letztendlich ist es wie Hass. Hass schlägt immer auf einen selbst zurück und dieses schlägt auf dich auch selbst zurück. Hm. Pass mal auf, also ich will mal, dass meine Psychologin noch ein paar Worte mit dir spricht. Einverstanden? Ja, mach ich. Also, ich kann nur hoffen, dass dieses Gespräch jetzt wirklich gravierend was in die Wege leitet oder was auslöst. Ich bin... Also du hast mir jetzt gerade schon ein paar Sachen gesagt. Du hast vielleicht gemerkt, ich bin jetzt auch etwas still geworden. Ja. Und ich habe dir 2-3 Mal gesagt, dass ich dir eigentlich zustimme. Das meinte ich auch ernst. Gut. Dann legst du auf und wir melden uns nochmal bei dir. Okay. Okay. Mario, alles Gute. Danke dir. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns hier live erreichen könnt. So, jetzt bin ich verbunden mit der Hannelore. Und Hannelore ist 75. Guten Morgen, Hannelore. Ja. Hallo. 75, ja? Ja. Hannelore, schön, dass du da bist. Ja, und hallo Domian, ja, guten Abend. Ja. Und folgendes, eigentlich fühle ich mich ganz normal. Ja. Aber ich leide unter Albträumen und zwar geht es eigentlich noch zum Thema Loslassen. Ich wollte gestern anrufen, aber habe es nicht geschafft. Hatten wir ja diese Woche zum Thema, ich kann nicht loslassen. Ja, gestern war das. Vorgestern war es. Ja. Oder vorgestern, weiß ich nicht mehr. Naja, es geht darum, meine Mutter ist seit 14 Jahren tot. Ja. Ich hatte eigentlich ein ganz normales Verhältnis zu ihr, bis die letzten paar Jahre, da musste ich sie ins Heim bringen, es ging nicht anders. Mhm. Ich war die einzige Tochter und voll berufstätig und alles. Und darunter habe ich natürlich die erste Zeit sehr gelitten. Sie fragte auch immer, wann komme ich wieder nach Hause und so weiter. Was natürlich nicht mehr ging. Es war eine Mietwohnung, die musste ich weitergeben, abgeben dann. Und seit der Zeit, beziehungsweise also ja ungefähr ein Jahr nach ihrem Tod, habe ich Albträume. Und zwar ganz scheußliche. Sie verfolgt mich im Traum und ständig und immer, fast was? Jede Nacht. Wie? Was macht sie im Traum oder wie erscheint sie? Ja, sie macht scheußliche Sachen und zwar, ich weiß nicht, plötzlich in irgendeiner Gesellschaft zieht sie sich aus, lässt ihre Kleider fallen, ich muss sie also beiseite schaffen und sagen, Mutti, lass das oder irgend sowas. Oder sie traktiert mich und klammert ganz fürchterlich. Sie hatte auch geklammert nach dem Tod meines Vaters. Das hat sie 11 Jahre lang gemacht, das wurde immer schlimmer. Und ich habe schon drunter gelitten, aber auf der anderen Seite war das Verhältnis ganz gut. Ich habe auch gesehen, dass sie so langsam dement wurde und war eigentlich ziemlich erlöst, als sie dann starb im Heim, ja. Und aber diese Albträume, so. die verstärken sich bei mir, die werden immer schlimmer. Das ist ja unfassbar. Deine Mutter ist vor 14 Jahren gestorben. 14 Jahren, ja. Und seit ungefähr 12 Jahren habe ich diese Albträume und ich weiß nicht, wie ich die loswerde. Wirklich? Übertreibst du nicht? Fast täglich? Fast jede Nacht. Fast jede Nacht. Naja gut, sagen wir jede zweite Nacht. Naja, okay, das würde ja schon reichen, jede Woche einmal, würde ja schon reichen. Ja, das reicht schon. Das ist schon. Und ich träume zum Beispiel nie von meinem Vater, ich träume lebhaft. Hast du, war gerade mein allererster Gedanke. Ich will jetzt hier nicht hobbypsychologisch im Nebel rumstochen, aber trotzdem meine erste Idee. Hast du ein schlechtes Gewissen deiner Mutter gegenüber? Ich hatte das, und zwar als ich sie ins Heim brachte damals. Wann war das? 1990. Ja. Hat sie gebettelt? Also realistisch und tagsüber weiß ich genau, es war das Richtige, was ich gemacht habe. Ja, das ist die Ratio, das ist die eine Seite. Das Herz. Natürlich, also ich wusste es immer. Wie lange hat sie dann noch im Heim gelegen? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Und hat sie oft gebettelt, dass sie nach Hause kommen möchte? Nee, das war nur die erste Zeit. Nachher wurde sie dement und dann wusste sie gar nicht mehr. Sie hat mich zwar immer erkannt, aber nach 10 Minuten wusste sie nicht, dass ich da war und all sowas. Wie war denn überhaupt so auch früher, als sie noch gesund war, dein Verhalten? Immer gut. Immer gut, ja. Nee, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Hat dir das leid getan, als sie dann im Heim war? Ja. 1,5 Jahre habe ich ziemlich selber darunter gelitten, weil ich musste ja alles abgeben ans Sozialamt. Ich konnte selber das Heim nicht bezahlen. Und dann, sie musste das noch selber unterschreiben, ihre Heimaufenthalt und dass ihre Rente ans Heim überwiesen wird und all sowas. Und da habe ich gelitten, meine Mutter weniger, weil sie es gar nicht mehr wusste so richtig. Ne? Und sie war so erkrankt zum Schluss, dass du für dich sagst, es war eine Erleichterung, dass sie gestorben ist. Ja, mit 94 ist sie gestorben und sie hatte ganz zum Schluss, ja, sie wurde immer weniger. Also es war keine Krankheit, es war eigentlich eine Altersschwäche. Was ich merkwürdig finde, ist, dass das erst dann nach 1,5 Jahren angefangen hat mit den Träumen. Bei mir? Ja, das finde ich merkwürdig. Die erste Zeit hattest du das ja nicht nach ihrem Tod. Nein, gut, also die ganze Beerdigung und dann, was da war, aber das bringt man hinter sich, das war auch in Ordnung. Und sie hat mir aber nicht gefehlt als Mutter, sie war ja zum Schluss ein fremder Mensch für mich, weil sie ja so dement war. Was sind, wenn du dein Leben zurückblickst, was ist die schönste und die schlechteste Erinnerung an deine Mutter? Die schönste ist eigentlich meine Kindheit. Und die schlechteste, ja, als sie anfing zu klammern. Und das war nach dem Tod meines Vaters. Und die letzten 11 Jahre, die sie hier in einer anderen Wohnung, nicht bei mir in der Wohnung, aber nebenbei wohnte und dann so klammerte, dass sie hat mich praktisch immer ein bisschen an der Nase rumgeführt, sie hat mich ein bisschen belogen, sie wurde krank, wenn ich in Urlaub fahren wollte. Ich fuhr schon gar nicht mehr, 11 Jahre lang gar nicht in Urlaub. Und da war sie noch ganz klar im Kopf. Da war sie noch klar, ja. Da hat sie dich mir irgendwas vorgemacht, dann, ja. Da hat sie dich sehr in Beschlag genommen. Ja, sie hat geklammert, ganz fürchterlich geklammert. Und jetzt hast du das Gefühl, dass sie wieder klammert. Und jetzt klammert sie mich in der Nacht. Und das ist so grässlich, ich werde das nicht los. Und ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Wenn du dann aufwachst und dich an diesen Traum... Weit gefadet, ja. Ja, genau, wenn du an diesen Traum denkst, bist du dann wütend auf deine Mutter? Nein. Nee. Nur, dann bin ich erwacht. Ja, ich meine so als Nachgefühl, man hat ja so Nachgefühle nach Träumen. Ja. Bist du dann traurig oder wütend oder schockiert? Oder? Ja, teils wütend, teils traurig Und dann immer diese Frage, warum machst du das mit mir? Also das ist so kurz hinterher. Aber wenn ich dann ganz wach bin, dann ist alles okay wieder. Also ich fühle mich selber ziemlich normal. Ist das so schlimm, dass du manchmal abends Angst hast, ins Bett zu gehen? Ja. Weil wieder ein Traum dieser Art kommen könnte? Ja. Ja? Ja. Verstehe ich. Blöd ist das. Ja, also das ist ein wirklich ein psychologisches Problem, wo ein Fachmann ran muss, finde ich. Ja, aber um Gottes Willen, ja, lieber Domian, du bist ja kein Fachmann. Nee, ich bin kein Fachmann. Aber ich finde deine Sendung so toll, aber trotzdem, deine Ratschläge sind gut. Ja, aber vielleicht kann dir wirklich, das muss ja jetzt keine große Therapie sein oder nein, so. Nein, ich will auch keine, brauche das nicht, wirklich nein, nicht. Nein, aber vielleicht wäre so ein, zwei Beratungsstunden bei einem guten Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten, der dich da vielleicht so ein bisschen auf die Schiene bringen könnte, auf eine Idee bringen könnte. Und dann machst du das, dann arbeitest du das alleine auf. Ich muss das alleine. Ja, aber du schaffst es ja nicht. Ja, gut, aber es geht ja nicht. Es geht ja nun all die Jahre, schaffst du es nicht alleine. Ja. Also so einen kleinen Impuls, einen kleinen Schubser von einem Fachmann würde ich mir schon holen lassen. Du hast ja nichts zu verlieren. Nö. Also hast du denn jemanden oder bist du jemanden hier in der Nähe? Ja, wir können gleich mal, du kannst gleich mit meiner Psychologin mal sprechen. Die kann dir da einen Rat geben, einen Tipp geben. Aha. Ich würde es machen. Denn es schlägt ja auch auf deine Lebensqualität nieder, wenn du immer... Ja, so, weißt du, Domian, so schlimm ist es nicht. Ja, aber... Also, wenn ich dann richtig wach bin und wenn ich morgens aufstehe, ist der Traum auch wieder weg. Aber interessant wäre ja rauszubekommen, warum das so ist. Was mit deinem Unterbewusstsein los ist. Ja, genau, das wollte ich auch wissen, was da los ist. Das finde ich wirklich interessant. Denn das vielleicht habe ich versteckte Schuldgefühle. Ja, irgend sowas. War ja gerade meine Idee auch. Irgendwas ist da in dir, dass du nicht, sie lässt dich nicht los, sondern du lässt sie nicht los. Das ist das Ding. Wahrscheinlich ist es das. Ja. So, jetzt verbinden wir dich gleich. Das heißt, du legst bitte auf und dann ruft meine Psychologin nochmal an und dann könnt ihr mal darüber reden. Ja. Wo du hingehst. Okay, mal gucken. Ja. Vielen Dank, Domian. Ja, ich hoffe, dass sich das Problem dann in den nächsten Monaten lösen wird. Hallo. Ja. Also sonst habe ich also nichts weiter. Kein Knacks oder so. Dann bleib gesund und froh und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Sehr gerne, hallo. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr uns gerne erreichen wollt und wenn ihr ein bisschen fanmäßig euch informieren wollt, dann geht mal auf www.nachtlager.de. Das sind unsere tollen Fanseiten, oder die Fanseiten, nicht unsere Seiten, sondern die Fanseiten von dieser Sendung. So, hier ist Angelika. Angelika ist 50. Guten Morgen. Hallo Domian. Angelika, schön, dass du da bist. Um und was geht es? Zum Thema, ich kann nicht loslassen. Oh, da haben wir mal was losgetreten mit dem Thema. Ja. Ja. Was ist es denn bei dir? Und zwar ist es meine verstorbene Lebensgefährtin. Mhm. Wann ist deine Lebensgefährtin verstorben, Angelika? Sie ist letztes Jahr am 28. März verstorben. Das heißt, das jährt sich jetzt. Ja, also von einer Minute zur anderen in der Wohnung bei uns. Hatte sie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall? Ja, also sie hatte Herz-Lungen-Asthma und Diabetes. Mhm. Und aber dass das dann so schnell geht, da hat also niemand damit gerechnet. Warst du dabei? Ja, wir haben zusammen gegessen und wenig später wurde es ihr übel. Mhm. Da musste sie sich auch erbrechen. Mhm. Und sagte aber dann, es wird wieder besser. Mhm. Und lässt sich eine Tasse Kaffee raus, geht auf die Toilette. Und dann frage ich noch, geht's? Sagt sie ja. Und beim zweiten Mal kam keine Antwort mehr. Mhm. Dann bist du reingegangen und hast geguckt. Ja, und da hat sie ziemlich nach Luft geschnappt. Und da haben wir gleich den Notarzt alarmiert. Mein Sohn war noch da. Mhm. Und die haben dann eine Stunde probiert zu reanimieren und war nichts mehr zu machen. Dann ist sie in eurer gemeinsamen Wohnung gestorben. Genau. Mhm. Sie war deine Freundin. Wie lange wart ihr beiden zusammen? Wir waren 7 Jahre als Pärchen zusammen, also vorher schon befreundet. Und das war aber eine einmalige Sache für sie und auch für mich. Achso, du hattest vorher keine lesbischen Erfahrungen? Nein, überhaupt nicht, auch jetzt nicht. Ich war 17 Jahre verheiratet und sie war auch über 30 Jahre liiert mit einem Mann. Und das war also für beide eine einmalige Sache. Und du hast ein Kind? Ich habe 2 Kinder, Erwachsene. Und die wohnten aber nicht bei euch? Oder du hast gerade gesagt, einer war da? Nein, nur mein Sohn hat noch bei uns gewohnt, ja. Ach so. Wie kam das, dass ihr beiden euch verliebt habt, wenn ihr eigentlich so eigentlich nicht lesbisch orientiert wart? Ja, ich weiß auch nicht. Das hat sich so ergeben im Laufe der Zeit. Mhm. Und wir hatten dann als Freundin zusammen einen Wohnwagen und da hat sich das dann immer mehr, kann fast sagen, spontan hat sich das dann ergeben, beidseitig. Und du würdest sagen, das hat sich dann auch zu einer großen Liebe entwickelt? Ja, das waren die schönsten 7 Jahre meines Lebens. Oh, das ist natürlich eine tolle Aussage. Ja, und eben, das ist, jetzt wird es 1 Jahr her und sie ist mir ständig präsent. Mhm. Das ist ganz furchtbar für mich. Wie hast du denn damals vor 1 Jahr die erste Zeit überhaupt verkraftet, nach ihrem Tod? Oh je, das war ganz schlimm. Das war mit Medikamenten und Psychiater und das war also ganz schlimm. Hm. Und wann hat es sich so ein wenig beruhigt? Nach wie vielen Monaten, kannst du das sagen? Ja, ich habe dann sofort eine Trauerhilfe bekommen. Das ist einmal im Monat, das mache ich also heute noch mit einer Frau. Mhm. Mhm. Und die Gespräche tun auch sehr gut. Ja. Aber hinterher ist man dann doch wieder alleine. Ja, genau. Und wenn du es nur einmal im Monat machst, ist das natürlich ein bisschen wenig. Ja. Hast du denn sonst im Umfeld nahe Menschen, mit denen du über deine Trauer sprechen kannst? Ich mache es nicht, weil es versteht sowieso niemand. Habt ihr denn einen lesbischen Freundeskreis gehabt? Eigentlich nicht, nein. Und wie haben die anderen in der Verwandtschaft auf diese Liebe überhaupt reagiert? Also meine Familie, wir haben sie voll akzeptiert. Mhm. Aber sie hat dann einen Sohn, nur einen einzigen, und der hat es nie akzeptiert. Ne? Aber deine Kinder schon? Meine Kinder, ja. Mhm. Aber meine Eltern, meine Mutter ist auch verstorben vor 6 Jahren. Mhm. Und mein Vater lebt aber noch. Und jeder hat es akzeptiert, auch beide Kinder. Ja. Und mit deinen Kindern kannst du auch nicht so darüber sprechen? Möchte ich nicht belasten damit. Fragen die manchmal, Mama, wie geht's denn so? Und ja, schon, aber gerade eben mein Sohn, den hat es auch ziemlich mitgenommen, weil er ja auch dabei war. Mhm. Und er weiß auch, wie sehr ich darunter zu leiden habe. Ne? Hast du denn mit deiner Freundin, nun, der Tod war ja nicht zu erwarten, aber dennoch so über das Ende des Lebens mal gesprochen, was sie für Vorstellungen hat? Sie hat es oft versucht und ich habe es dann abgeblockt, weil ich eben Angst davor hatte, dass mal sowas kommt. Mhm. Und sie war auch ganz anders eingestellt zum Tod wie ich. Ach so, sie wollte sprechen, aber du hast ja das dann so... Ja, sie wollte sprechen, ja. Sie war anders eingestellt, sagst sie du? Sie war anders eingestellt. Wie war sie denn? Es war nichts Schlimmes für sie. Das war normal für sie, das gehört zum Leben und es geht auch für sie hinterher weiter und ich bin halt... Ach so, sie hat geglaubt auch an ein Leben nach dem Tod. Genau, also dass es denn nicht vorbei ist. Aber das finde ich ja interessant, Angelika, wenn du sagst, für sie war das gar nicht schlimm. Für sie gehörte das so dazu. Ja, genau. Und sie wollte auch schnell sterben, dass es mal schnell geht und nicht an Maschinen. Und weil ihre Oma, die hatte auch Herz-Lungen-Asthma und die ist fast erstickt dann dabei. Ne? Ich muss dir mal sagen, wo du es gerade so sagst, ne, hatte ich meine allererste Idee, das ist etwas Tröstliches. Das finde ich in meiner Vorstellung tröstlich, wenn ein naher Mensch verstirbt und ich wüsste, der hatte gar keine Angst davor. Ja. Der hat das als ganz normal eingestuft und er hat auch an ein Weiterleben geglaubt. Genau, ja. Das finde ich tröstlicher, als wenn ich mir vorstellen würde, da ist jemand, der hat große Angst, der wollte noch nicht sterben und für den war das ganz angstbesetzt. Aber offensichtlich war das ja alles nicht der Fall bei deiner Nein, Freundin. Das war nicht der Fall bei ihr, nein. Das sollte dir Trost geben, finde ich. Das sollte dir Trost. Ich sage halt auch, man darf nicht egoistisch sein und ihr Wunsch ist erfüllt worden. Mhm. Gell? Wie alt ist deine Freundin denn geworden? 64. Ja. Also. Und ich habe dann im November wieder geheiratet, einen gemeinsamen Bekannten von uns. Ach so. Ja. Und ein Mann, ja. Ein Mann, ja. Warum hast du den geheiratet? Weil Gefühle waren da, von ihm zu mir schon viel länger. Und wir haben uns dann wieder getroffen. Und ich habe ihm das auch alles berichtet, was da passiert ist und wie. Und aber dann könnte man doch denken, dass eine neue Beziehung dir etwas hilft, darüber hinwegzukommen. Nein, es klappt hinten und vorne nicht, aber das liegt sehr wahrscheinlich nur an mir, weil ich kann wahrscheinlich keine Beziehung mehr führen durch das. Liebst du denn diesen Mann? sagen wir mal, ich habe ihn geliebt und es waren Gefühle da, aber durch die ewigen Streitereien ist es so ziemlich am Ende jetzt bei mir. Das heißt, ihr seid schon wieder getrennt oder wie? Nee, kann man nicht direkt sagen. Mein Sohn hat dann unsere Wohnung übernommen und ich bin zu ihm gezogen. Mhm. Und in dieser Wohnung habe ich auch viele Erinnerungen mit ihr. Mhm. Und da halte ich es kaum aus, auch nachts hauptsächlich nicht. Mhm. Und dann flüchte ich immer wieder zu meinem Sohn, das ist nicht weit weg. Komischerweise in der Wohnung, wo sie gestorben ist. Und dein Mann? Fühle ich mich am wohlsten. Und wo lebt, das habe ich jetzt nicht verstanden, wo lebt dein Mann? Das sind drei, vier Straßen weiter ist es. Ach so, der hat noch eine eigene Wohnung. Ja, und da bin ich auch hingezogen, ne, im November. Ah ja. Aber du flüchtest dann immer zu deinem Sohn? Ich flüchte dann in die Wohnung, ja. Mhm. Hast du mit diesem Mann auch geschlafen? Ja, auch, ja. Mit Überzeugung und Lust? Ich sag ja, es waren Gefühle da. Ja. Aber da sind dann Sachen auch vorgefallen, aber vielleicht auch war ich dann auch der Auslöser. Ich kann ihm das einfach nicht geben, was er gern von mir hätte. Kann das vielleicht sogar sein, dass du in diese Ehe geflüchtet bist aus Verzweiflung? Ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll. Es ist also ganz schwierig. Dass dein Versuch war, vielleicht Abstand zu gewinnen oder... Ist möglich, dass es so war, ja. Also kann man sagen, diese Ehe wird sich wahrscheinlich erledigen, bald. Ja, ich habe ihm vorgeschlagen, dass wir als Freunde trotzdem zusammenbleiben, weil ich habe auch Probleme mit dem Alleinesein. Ne? Ja, da haben das wir. Das war schon immer mein Problem. Ne? Okay, dann haben wir noch einen weiteren Grund, dass du gleich dann... Ja, aber das möchte er eigentlich nicht. Er sagt, er kann das nicht. Ne? Hast du viele Gegenstände noch von deiner Freundin? Ja, auch Kleider und Bilder. Und ich habe sehr viel noch von ihr, ja. Haben wir diese Woche ja auch drüber gesprochen. Da gibt es sicher keinen allgemeinen klugen Rat. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, sich auch von den Gegenständen, von den meisten Gegenständen und von den Kleidern zu trennen. Ja. Man sollte sie nicht wegschmeißen in den Müll. Man sollte sie dahin geben, wo sie auch noch zu was Nutze sind, dass man anderen Leuten vielleicht noch eine Freude machen kann. Das wäre sicher auch im Sinne deiner Freundin. Und für dich wäre es ein weiterer Abschied. Dann hättest du dich von diesen Sachen auch schon mal getrennt. Vielleicht, ich habe einfach Angst, dass der Schmerz nie nachlässt. Ja. Weil das war so eine... Aber wenn du weiter an, zum Beispiel auch an diesen Sachen so klammerst, wird der Schmerz konserviert, bleibt der Schmerz. Du müsstest Dinge unternehmen, um einfach wirklich auf Abstand zu kommen. Eben, und das ist das Schwierige. Ich meine, ich gehe schon unter Leute. Gell? Pass mal auf. Man kann es ja vielleicht auch noch anders sehen. Du sagst, deine Freundin hat an ein Leben nach dem Tod geglaubt. Ja. So, wir setzen das mal voraus, wir setzen das jetzt mal voraus. Dann tust du deiner Freundin ja auch nichts Gutes, indem du sie so zurückhältst. Ja, das stimmt, ich weiß das. Ne? Das muss man dann ja auch so sehen. Also wenn ich tue auch zu viel hinterfragen, ob es das wirklich gibt oder wie auch immer. Wenn ich mir da sicher wäre, dann wäre es vielleicht auch einfacher für mich. Ne? Ich glaube, dass das Gnädigste für einen selbst und vielleicht auch für den Toten, wir wissen es nicht, ist natürlich, wenn man es schafft, die Gegebenheiten so zu akzeptieren, wie sie sind. Natürlich ist man traurig, ja, aber man kann ja nicht mit aller Kraft an dem Verstorbenen kleben und klammern und ihn zurückziehen wollen. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist ganz schlimm. Auch sogar die Geschäfte, wo wir zusammen da einkaufen waren, am Anfang konnte ich da gar nicht mehr reingehen. Mhm. Ne? Das geht mittlerweile wieder. Ja, also es ist ein gutes Training, sich dem dann auszusetzen. Dann geht man immer wieder rein und beim ersten Mal tut es weh, beim zweiten Mal tut es auch noch weh und beim zehnten Mal geht es dann schon. Das schaffe ich schon wieder. Siehst du, ja. Aber wir haben eben auch Bekannte gemeinsame, also in der Lüneburger Heide, da wollten wir ganz hinziehen damals, also wenn das nicht dazwischen jetzt gekommen wäre. Und die sagen, da laufen, ich soll kommen, aber ich schaffe es einfach noch nicht, dahin zu gehen, ne? Ich würde dir raten, dass du dir doch noch zusätzlich neben diesem einen Trauergespräch im Monat noch etwas anderes suchst. Dass du monatlich in eine Trauertherapie, eine Trauergruppe oder Ähnliches gehst. Das ist eben das Problem. Ich spreche nicht gern in der Gruppe. Okay, dann musst du, das verstehe ich. Würde ich auch nicht gerne machen. Da musst du ein Einzelgespräch haben mit einem Psychologen oder einer Psychologin. Ja, das ist bei uns hier auch schwierig. Gell? Mhm. Da habe ich schon auch angerufen. Da kriegt man fast keinen Platz mehr. Mhm. Ne? Die sind alle so überbelegt. Ja, wir überlegen mal. Vielleicht gibt es ja auch in kirchlichen Kreisen solche Angebote. Wir gucken mal im Hintergrund, ob wir irgendwas für dich finden. Ja, das wäre schön. Also ja. Ich glaube, das wäre zumindest eine gute Richtung. Du musst noch weiter etwas unternehmen. Du brauchst einen Ansprechpartner und du musst sprechen, sprechen, sprechen. Ja, das ist richtig, ja. Und du musst dich von den Dingen verabschieden. Das kannst du ja schon mal selbst angehen, langsam. Langsam, ja. Mhm. Eben, ich bin auch dran und ich reiß mich auch zusammen. Mhm. Öffentlich merkt mir das fast niemand mehr an, aber wenn ich dann alleine bin, ja, dann ist es schon recht schwierig. Glaube ich. Aber zu sehr darf man sich natürlich auch nicht zusammenreißen. Deshalb ist es gut, wenn man einen Gesprächspartner hat, wo man auch mal das Herz ausschütten kann. Ja, genau so sieht's aus. Das ist so ein, musste ich jetzt diese Woche mal dann denken, das ist ein schöner alter Begriff, das Herz ausschütten. Ja. Aber das stimmt so. Das kann man ja in ganz vielen Lebenssituationen hat man das ja, dass man auch bei einem Freund oder wo auch immer einfach mal richtig das Herz auskippt und es geht einem dann schon ein bisschen besser danach. Das ist richtig, ja. Ja. Genau. Liebe Angelika, du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, dürfte ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, dann sagst du meiner Psychologin deine Anschrift und dann arrangieren wir das. Jawohl, vielen Dank. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Luise, die ist 51. Hallo. Ja, hallo Luise. Hallo Domian. Hallo Luise. Ja. Um was geht's? Wie es geht? Nee, um was es geht. Ja, wie es geht, kann ich auch fragen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Also es geht mir jetzt sehr gemischt. Ich bin ganz aufgeregt und ich habe mich spontan entschlossen anzurufen. Ja. Ich stecke zurzeit in einem Prozess gegen meinen Vergewaltiger. Mhm. Dies ist vor fast 4,5 Jahre ist es jetzt her. Das hat so lange gedauert. Ist das passiert vor 4,5 Jahren? Ja. Was ist, wenn du magst, erzähl es mir mal grob, ja, was passiert also ist. Ich möchte es eigentlich nur so von der Struktur her erzählen. Klar. Ja. Also es ist einfach so gewesen, dass ich einen Mann kennengelernt habe. Mhm. Ganz normal in einer Kneipe, er hat mich angesprochen und wir haben Visitenkarten getauscht und ja, und hat sich auch mit einer falschen Berufsbezeichnung vorgestellt, das wusste ich allerdings alles gar nicht. Also erstmal war es so, dass ich ihn sehr sympathisch fand, er war also einiges jünger. Mhm. Ich lebte da schon einige Jahre alleine und habe mir da erst, ja, wie soll ich das sagen, ich war so bereit für eine neue Beziehung, ich will es mal so sagen. Wie alt war der Mann? Damals, ja, also er war 12 Jahre jünger, ne? Mhm, mhm, okay. So, und es ist einfach so gewesen, dass es zwar nicht, ich sag jetzt mal, mein Typ war grundsätzlich, aber dass ich offen war. So, und die Beziehung ging dann so weiter, dass er also sehr, sehr schnell eine sehr nahe, sehr enge Beziehung wollte und ich mich darauf eingelassen habe. Und ich hatte von Anfang an ein ganz komisches Gefühl. Ich konnte das nicht wirklich erklären. Ich hatte wirklich, irgendwie so eine Grundangst auf einmal, die ich sonst gar nicht kannte. Wann und unter welchen Umständen ist es dann zu der Vergewaltigung gekommen? Das ist im Laufe dann dieser Beziehung gewesen, die insgesamt über ein Jahr dauerte. Mhm. Und er hat mich komplett tyrannisiert. Er hat mich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Er hat mich von all meinen Freunden getrennt. Also das kann ich heute sagen aus dem Rückblick, dass das ganz systematisch stattgefunden hat. Und ich irgendwann also auch, sagen wir mal, dieses System durchschaut hatte und einfach gedacht habe, das kann er nicht zum ersten Mal gemacht haben. Ne? Wie lange wart ihr denn zusammen, als dann die Tat geschah? Das war so nach 8 Monaten. Nach 8 Monaten? Mhm. Ist es bei dir in der Wohnung geschehen? Ja. Ja. Hast du auch große Angst gehabt? Ja, ich habe sehr, sehr große Angst gehabt. Er hat dich bedroht und hat alle Register gezogen? Alle Register. Bist du dann damals direkt zur Polizei gegangen? Nein, ich habe das dann noch mehrere Monate, also hat das noch gedauert, bis ich aus seinen Fängen rauskam. Hat er dich mehrfach vergewaltigt? Ja. Ah ja. Kannst du eine Zahl sagen? Das kann ich gar nicht sagen. Also das war eigentlich ein ständiger Kampf und er hat solche Drohungen auch gesagt und mich auch geschlagen und. Welche Drohung hat er gesagt? Was war die schlimmste? Dass er meinem Kind was antut. Ah ja. Wie alt war dein Kind zu der Zeit? Sie war 14. Ah ja. So, und wann, du hast dich dann an die Polizei gewandt? Ja, ich habe mich dann an die Polizei gewandt, nachdem ich ins Frauenhaus geflüchtet bin und habe dann eine Aussage gemacht und ich habe dann mir auch wirklich alles gemerkt, was so oder aufgeschrieben, was ich an Namen und so weiter hatte und an Verbindung, denn er hatte sich mit einer ganz anderen Identität auch ausgegeben. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt alles noch nicht. Das heißt, du hast vorhin schon so eine Andeutung gemacht, der hat diese Dinge nicht nur mit dir getan, sondern wahrscheinlich mit anderen Frauen auch. Genau. Mhm. Jetzt, nach 4,5 Jahren läuft jetzt der Prozess. Genau. Der läuft gerade. Ja. Das heißt, du musst alle Details wieder Aussagen, auspacken von damals. Ja. Wie fühlst du dich während dieses Prozesses jetzt? Also ich habe jetzt 2 Tage, habe ich jetzt eine Aussage gemacht. Also er ist da. Ich habe erst gar nicht gedacht, dass ich es könnte, weil es einfach für mich unvorstellbar war, nochmal mit ihm in einem Raum zu sein. Du hast ihm ins Gesicht sehen müssen, oder hast du ihn? Ich habe es nicht getan. Du hast es nicht getan. Nein, habe ich nicht getan, werde ich auch nicht tun. Aber du hast dann auch da gesessen und hast gehört, wenn er etwas gesagt hat. Ja, das war ziemlich heftig. Streitet er alles ab? Ja. Alles? Alles, ja. Du und dein Anwalt habt ihr eine Chance, dass du dein Recht bekommst? Oder ist es schwierig, das zu beweisen, was du ihm vorwirfst? Ja, natürlich ist das schwierig. In solchen Fällen ist es ja immer schwierig. Aber ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Also, ich habe gerade mir schießt gerade ein Gedanke durch den Kopf. Luise, der Prozess läuft ja gerade. Ja. Ist das für dich gut, dass du jetzt öffentlich sprichst? Das weiß ich nicht. Deswegen, will ich dich jetzt auch nicht zu detailliert befragen. Nein. Dass du da keinen Nachteil heraus hast. Ja, genau. Ich frage dich eher allgemeine Sachen. Wie lange wird der Prozess noch dauern? Das weiß ich noch nicht. Weißt du nicht. Hm. Wie oft wirst du da noch hin müssen? Musst du jedes Mal hin, wenn du verhandelt? Nein. Also erstmal muss ich jetzt nicht mehr. Hm. Hast du bereut, dass du ihn angezeigt hast? Nein. Sind denn mittlerweile eigentlich auch andere Frauen aufgetaucht, mit denen er Ähnliches gemacht hat? Ja. Ah ja, das ist ja auch schon mal gut. Ja. Das ist auch schon mal gut. Ja, und ich will auch im Grunde genommen, also heute war es für mich wirklich sehr schwer, weil dadurch natürlich auch diese Dinge wieder aktiviert werden. Ja, natürlich. Die ganzen Bilder kommen einem wieder in den Kopf. Hast du denn jemanden, der dich da so ein bisschen betreut auch nachher? Ja, ja. Das habe ich. Aber ich möchte einfach auch nur sagen, also es gehört sehr viel Mut dazu, das zu tun. Und ich merke jetzt aber schon, dass es für mich auch gut ist. Das glaube ich auch. Letztendlich wird es für dich sehr gut sein. Ja. Auch wenn es schwer ist, aber das habe ich auch immer wieder hier gehört in Gesprächen mit Frauen oder auch mit Männern, die ähnliche Sachen erlebt haben. Das ist immer ein harter Weg, aber letztendlich ist es richtig und gut, genau, das zu machen. Ja. ich frage dich nochmal grundsätzlich zu dieser Beziehung, die du da hattest. Hast du dir da im Nachhinein auch so Gedanken gemacht, dass über dich selbst, wie kam das, dass ich überhaupt auf so einen reingefallen bin? Natürlich. Natürlich. Also, wenn man solche Dinge erlebt, muss man sich natürlich auch sehr stark mit sich selbst beschäftigen. Ja. Also und auseinandersetzen. Hast du für dich eine Antwort, warum du darauf so ja auf eingegangen bist und reingefallen bist? Nein, also nicht eine, die, ich sag mal, mit einfachen Worten zu erklären ist. Das geht nicht, dafür ist es zu komplex. Vielleicht ist es auch einfach so, du hast dich gefreut, dass du jemanden kennengelernt hast, den du am Anfang ja nett gefunden hast. Ja. Und wenn man sich dann, du warst am Anfang doch auch verliebt in diesen Mann. Ja. Ja. Dann ist man natürlich schon geblendet. Und, das passiert dann. Ja, und sieht vielleicht über viele Dinge hinweg, die einem im Nachhinein dann als Warnsignale schon erscheinen. Ja, im Nachhinein und auch wirklich, dass ich hatte ja so ein merkwürdiges Gefühl und ich konnte dieses Gefühl nicht deuten. Ja. Ich konnte es einfach nicht deuten. Und also kann man schon die Lehre daraus ziehen, dass du dich sehr, sehr auf dein Gefühl verlassen kannst. Ja. Für alle Zukunft, dass wenn für du... Zukunft. Ja, wirklich. Das glaube ich auch, dass man von der Intuition oftmals viel schlauer ist als so von der Ratio her. Ne, man hat oft manchmal so Gefühle und wischt die so weg und im Nachhinein denkt man, ach, hättest du das Gefühl mal nicht weggewischt. Da war schon was dran. Ja, das stimmt. Und das habe ich jetzt auch wirklich, Gott sei Dank, wieder gelernt. Mhm. Im Laufe der Jahre, ich meine, es ist ja jetzt doch auch schon einige Jahre her, wirklich sehr, also einfach sehr darauf zu achten. Und ich habe auch wirklich gute Therapien gehabt, muss ich sagen, sonst wäre das für mich unmöglich, auch damit zurechtzukommen. Ne? Also, Luise, ich wünsche dir von Herzen, dass du zu deinem Recht kommst. Ja. Und dass du diese Zeit gut überstehst. Dankeschön. Und dass du hinterher dann sagst, das war alles richtig, dass ich das durchgestanden habe. Und dass der Kerl dann seine verdiente Strafe bekommt dann auch. Okay, ich danke dir, Dominik. Sehr gerne, alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss, Luise. Tschüss. Tschüss. Tanja, 38, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Tanja. Hallo. So, über was reden wir beide? Wir reden darüber, dass ich per Zufall im Fernsehen rumgesäppt habe und bin in deine Sendung rein. Sehr gut. Und musste damit anhören, was dieser Mario, dieser Stalker da erzählt hat. Ja, ja. Und habe wirklich das Schaudern, das Zittern und eine Mordswut gekriegt, weil ich bis vor circa 6 Wochen auch gestalkt worden bin von meinem Ex-Freund. Wie lange? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre auch? Was also wenn ich mir aber überlege, dass die arme Frau sieben Jahre, das ist so unfassbar, ja. Ich kann es nicht glauben. Also was hat der denn gemacht, dein Ex-Freund? Alles Mögliche von Verfolgen, auch Telefonterror, auch anfangs Briefe schreiben und so, aber dann auch hinterherfahren und alles auskundschaften zum Schluss hat er auch meine Freunde irgendwie kontaktiert und wollte immer alles wissen wie bist du damit umgegangen? Das heißt, wie hast du reagiert auf ihn und seine Aktionen? Ich habe dann irgendwann angefangen, mich immer mehr von ihm zu distanzieren. Und ich was glaube, heißt das? Am Anfang? Das heißt, am Anfang hast du dich noch mit ihm auseinandergesetzt am Anfang? Ja, ja, das ist ja klar. Doch, nee, also so klar ist das nicht. Naja, okay. Man sucht ja dann das Gespräch, warum reagierst du so, warum verhältst du dich so, so. Und als das aber dann irgendwann keine Früchte mehr getragen hat, fängt man an, sich doch, oder ich kann ja nur für mich reden, sich zu distanzieren. Und ich denke, je mehr man sich dann distanziert, desto mehr fühlt sich dann der andere wiederum doch angestachelt. Ne? Das ist ganz, ganz komisch. Also es gibt ja auch so. Die so merken dann schon, man sondert sich jetzt ab. Und je mehr man sich absondert, desto mehr fühlen die sich, glaube ich, auch dann aufgefordert, oder schreien dann noch mehr nach Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich kann das gar nicht so erklären. Was war denn das Heftigste, was er getan hat? Das Heftigste war, dass ich mal mit einer Freundin abends aus war und bin mit dem Taxi nach Hause gekommen. Mhm. Und er mir also Wut entbrannt und auch dann unter Androhung von körperlichen, also er ist schon körperlich grob geworden dann auch. Ach so, das auch. Mhm. Ja, also dass ich da mit dem Taxifahrer, der mich nach Hause gefahren hat, ja irgendwie auch noch was gehabt hätte. Also so ein Schmarrn. Mhm. Mhm. Und wie ist weil das dann? Ich mir eine Quittung geben lassen und irgendwie sah es wohl für ihn so aus, als hätte ich da ein Tete-a-Tete mit dem Taxifahrer. Also die kommen wirklich auf die und wie bist du dann, ja, und wie bist du dann aus der Situation rausgekommen? Ja, wie bin ich da rausgekommen? Ruhig bleiben. Ja, aber er hatte dich ja tätlich angegriffen, sagst du gerade, ne? Ja, also er hat mich dann so geschüttelt, ne? Mhm. Am Arm gepackt und durchgeschüttelt und da war doch jetzt was mit dem Taxifahrer und ich habe nur gedacht, bleib ruhig. Kann ich drauf eingehen. Du hattest dich von ihm nach der Beziehung, also du hast dich von ihm getrennt gehabt, ne? Ja. Das ist ja dann meistens so. Weil das wirklich kranke, für mich kranke Ausmaße angenommen hat. Ja, überhaupt in der Beziehung schon, die das Verhalten. Ja. Mhm. Ja. So, ja. Wie hast du ihn jetzt gänzlich losgekriegt? Ganz ehrlich, er hat jetzt eine neue Frau kennengelernt. Gott, so. Für mich, Gott sei Dank. Ja. Das hat bei unserem Anrufer Mario ja nichts genutzt, wie er vorhin erzählte. Siehst du, und das interessiert mich nämlich auch mal, das hatte ich gerade schon bei dir in der Regie gesagt, wie die Männer das vereinbaren können, diese kranken Gedankengänge und trotzdem eine neue Beziehung. Ist mir für mich auch absolut rätselhaft. So, das heißt, du hast es hinter dir, du hast es Gott sei Dank hinter dir. Ja, aber die arme Frau jetzt, ne? Was erwartet die jetzt, genau, wenn die irgendwann auf den Trichter kommt, dass der nicht ganz richtig tickt, ne? Kamst du denn irgendwann mal bei dir irgendwie in die Richtung, ihn anzuzeigen? Ja. Ja, aber du hast es nicht gemacht. Doch, du hast ihn angezeigt. Ja. Ja. Und was ist daraus geworden? Daraufhin hat er sich dann eine neue Freundin gesucht, wenn ich das jetzt mal so. Ja, wir haben ja seit einiger Zeit ein neues Stalker-Gesetz. Da kann die Polizei schon eher eingreifen, als das früher möglich war. Also man sollte sich ja schon schnell Gott an die... Gott sei Dank. Aber schau mal, so wie mein Ex, der sucht sich dann ein neues Opfer, weißt du? Ja, ja. Und das ist gut, furchtbar. Du hast es überstanden und dir ist gerade der Kragen geplatzt, als du das gehört hast von dem ersten Anrufer. Also ich war wirklich, ich habe so das Zittern gekriegt, weil ich bin, das macht mich so ohnmächtig und so extrem wütend. Ich verstehe auch diesen Mario nicht. Mhm. Ja, das war er ja. 7 Jahre und dann noch, dass er eventuell mit dem Gedanken spielt, in die Kirche zu gehen, weil die Ex-Partnerin heiraten will und also dieser Gedankengang. Mhm. Ich bin mal gespannt, was mir meine Psychologin gleich noch sagt. Wir haben ja noch mit ihm gesprochen. Ja, vielleicht könntest du da, kannst du da irgendwie mal ein Statement noch? Also das würde mich auch brennend interessieren. Ja, muss ich mal gucken. Ja, das sind manchmal sehr intime Gespräche, die möchte ich dann hier nicht weiter weitergeben. Klar. Liebe Tanja, hoffentlich passiert dir nie wieder sowas. Und ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Mach's gut. Vielen Dank. Ja? Tschüss, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Stefanie. Und Stefanie ist 35. Guten Morgen, Stefanie. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefanie. Hi. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich bin seit drei Jahren solo. Mhm. Und ich habe 2006 hatte ich Schilddrüsenkrebs und kurz danach, ich sag mal ein halbes Jahr, ist die Beziehung auch in die Brüche gegangen. Und, deswegen? Naja, letztendlich, ich habe nie wirklich eine Antwort von ihm gekriegt. Er hat sich von mir entfernt, hatte auch doch Kontakt mit anderen Frauen. Und ich habe nie eine Antwort letztendlich gekriegt. Und er war 6 Jahre jünger als ich. Ja. Und da fragt man sich natürlich, also man fühlt sich erstmal auch irgendwie, das ist doof, aber man fühlt sich irgendwie beschmutzt, weil man ist nicht mehr richtig gesund. Mhm. Und dann ist das irgendwie. Also beschmutzt, weil der sich so verhalten hat, deshalb, ne? Ja, richtig, genau. Und dann ist das in die Brüche gegangen. Jetzt bist du 3 Jahre solo. Jetzt bin ich, klingt vielleicht nicht viel, aber ich hatte mit 13 hatte ich meinen ersten Freund und war immer in Beziehung zwischen 2 und 4,5 Jahren. Ja. Und ja, und jetzt ist irgendwie, ich weiß nicht, seit ich Krebs gehabt habe, ich verliere eigentlich jährlich meinen Job, weil die Firma insolvenz geht. Ich kann mich irgendwie nicht mehr neu verlieben. Mhm. Und die Frage ist halt, die ich mich stelle oder wo ich Angst vor habe, weil die letzte Beziehung war zwar nicht die längste Beziehung, aber die innigste für mich. Also ich ich wollte ihn heiraten, ich wollte mit ihm auch eine Familie gründen. Mhm. Und ich habe Angst, dass man sich vielleicht nur wirklich einmal im Leben so richtig lieben kann. Das ist eine interessante Überlegung und die Frage darauf kann, die Antwort darauf kann sein, unter Umständen ja. Ja. Ja. Aber Eva, über die Grundsätzlichkeiten der Liebe weiter reden. Sag mir erstmal, wie es dir gesundheitlich geht. Gesundheitlich, also ich bin leider letztes Jahr nochmal operiert worden mit Verdacht auf Metastasen, waren aber keine Metastasen und allerdings die Lymphknoten sind immer noch nicht in Ordnung, sodass ich alle 3 Monate immer zum Professor muss und das ist halt auch eine Sache, die es lässt einen auch einfach nicht los. Nee, und bin auch nicht die Einzige in der Familie, meine Mutter ist 2000 erkrankt, meine Schwester 2001, leben alle noch und sind auch gut drauf, aber ist die Schilddrüse entfernt worden? Genau, die ist komplett weg. Die ist komplett entfernt worden. Aber da hängt immer noch so die Angst in der Luft, es könnte dann vielleicht woanders ausbrechen oder der Krebs hat sich versteckt. Es ist also so, dass ich jetzt vor ein paar Wochen, da dachte ich hier unterm Arm irgendwie, Lymphknoten ist dick, du hast direkt totale Panik, klar, jetzt ist dein Körper verseucht. Ja, oder ich bin zu einer Freundin gegangen, im Auto habe ich mir so einen Hals gefasst und du spürst Sachen, die überhaupt gar nicht da sind. Sagst zu meiner Freundin, fühl mal, und da war nichts am Hals. Ja, oder das ist irgendwas Harmloses, irgendein Knorpel oder so, ne? Und natürlich, aber man denkt, und das ist das, ich bin wie meine Mutter, ich bin eine totale Frohnatur. Mhm. Und gut, es gibt doch mal natürlich einen Tag, dann hänge ich auch mal durch. Mhm. Aber trotzdem, es ist eine ständige Angst. Ist ja völlig normal. Wäre ja bei jedem so, dass man dann Angst hat. So, aber jetzt nochmal zur Liebe. Die Frage, vielleicht kann man sich nur einmal im Leben wirklich ganz groß verlieben. Vielleicht ist das so. Ich glaube sogar, wenn wir jetzt mal so eine Blitzumfrage bei unseren Zuschauern und Zuhörern machen würden, ich tippe mal, dass die Mehrheit das bejahen würde. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich habe es irgendwie so im Gespür. Ja, weil es ist in der Tat so, dass ich sicherlich jeden Partner auf eine gewisse Art und Weise, kann ich ja jetzt rückblickend sagen, geliebt habe. Aber bei ihm war es so, ich habe ihn angeguckt und diese Gefühle, es hat mir richtig wehgetan. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr stark und intensiv. Und du bist ja noch ein sehr junges Ding, sag ich mal. Naja. Alter. Nein, also 35 ist das ja noch alles durchaus im grünen Bereich. Ja. Da, finde ich, kann man ja auch hoffen, ich meine, das passiert ja auch nun vielen Leuten, dass sie zweimal eine wahnsinnig große Liebe in ihrem Leben haben. Das gibt's ja auch. Okay. Vielleicht sogar manche dreimal. Aber dann wird es auch weniger, glaube ich. Ich gebe mich aber der nächsten zufrieden, wenn du kommst. Also die Chance ist ja schon da. Und gut, du suchst 3 Jahre. Vielleicht warst du auch ein bisschen in den letzten 3 Jahren abgelenkt durch deine Erkrankung, dass du gar nicht so intensiv dich einlassen konntest. Kann das sein? Ja, das kann auch sein. Und ich habe ja auch erstmal so nach einem Jahr registriert, dass ich auch noch an der letzten Beziehung erstmal auch gehangen habe. Mm. Und dann denke ich mal auch die Angst, die ja doch leider sehr überwiegt, mich doch einnimmt. Na, das Schlimme ist, finde ich, auch noch an der letzten Beziehung, wenn das für dich die schönste Zeit deines Lebens war oder die größte Liebe, dass dieser Mann dich eigentlich wegen deiner Krankheit wahrscheinlich verlassen hat. Und das ist natürlich ein schlimmes Gefühl, was da übrig bleibt. Das tut weh, Dann kann man ja fast sagen, dass er dich offensichtlich nicht so wahnsinnig geliebt hat. Mhm. Sonst steht man ja zueinander. Richtig. Und das ist einfach auch irgendwie ein Arsch, dass er das gemacht hat. Das sehe ich genauso. So, absolut. Und dann kann man, wenn man das so sieht, kann man sich auch viel eher von Leuten trennen, als wenn man die so vergöttert und denkt, man, das war schon ein ganz toller Typ. Aber das Verhalten ist wirklich so, dass es einem leicht macht, Tschüss zu sagen von dem. Auch innerlich Tschüss zu sagen. Das stimmt, das ist richtig, aber dennoch ist es schade. Ja, natürlich, na klar. Ja. Mensch, Stefanie, aber zuallererst wünsche ich dir jetzt mal, dass du bald ganz gesund bist, kerngesund, dass die Sorge schon mal vom Tisch ist. Das wäre super. Und ich glaube, du bist so eine Nette. Ich bin ganz sicher, da kommt irgendwann ein Zauberprinz und du bist wieder ganz schmilzt dahin. Das wäre super. Liebe Stefanie, alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche und für heute in der Technik. Heute Nacht Henrik Hage. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, tschüss.